habe euch jetzt noch ein neues Stück von der neuen Platte vor. Die heißt übrigens Neue Streiche. Welturaufführung? Ja, es ist wirklich eine Welturaufführung von diesem Stück. Das heißt Der Rebell.